Das war es auch schon fast in diesem Soundcheck. Ich hoffe, die Reise durch den Planeten aktuelle Folkmusik hat Ihnen Spaß gemacht. Die gespielten Titel finden Sie auf dradio.de/playlist und dort unter Nachtradio. Der letzte Titel kommt von der schwedischen Gruppe Minor Majority. Thomas Elbern war am Mikrofon und sagt jetzt schon mal Tschüss.